haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute O Tannenbaum. In meinem Beruf ist zur Weihnachtszeit nicht viel los. Die untreuen Ehegatten langweilen sich zu Hause, Betriebsspione singen Weihnachtslieder, Erpresser backen Christstollen und die Einbrecher warten auf Silvester. Glücklicherweise erlöste mich Frau Zoe Parkinson aus der Lethargie. Ich heiße tatsächlich so. Ich lebe in Australien. Und jetzt soll ich nach Ihrem entlaufenen Känguru suchen. Sie sollen während der Weihnachtstage Bodyguard für mich spielen. Sind Sie in Australien reich, berühmt und unwiderstehlich? Nicht ganz. Reich würde fürs Erste schon genügen. Mein Feiertagstarif kann sich nicht jede Frau leisten. Leider bin ich nicht reich, deshalb benötige ich einen Bodyguard. Das verstehe ich nicht. Sie sind arm und werden deswegen bedroht? Ich möchte meine Eltern beeindrucken. Mit einem Bodyguard? Sie glauben, dass ich in Australien eine berühmte Schauspielerin bin, ständig von irren Fans umgeben. Da gehört ein Bodyguard einfach dazu. Und weshalb erzählen Sie Ihren Eltern nicht die Wahrheit? Das geht nicht. Sie sind so stolz auf mich. Und es stimmt ja auch ein wenig. Ich bin schon vor Publikum aufgetreten. 5 Sätze musste ich sagen. Der Regisseur war mit mir sehr zufrieden. Und Mama und Papa glauben, dass Sie mit diesen 5 Sätzen in die Theatergeschichte eingingen. Ich habe Ihnen erzählt, dass ich in Filmen mitspiele. Richtig künstlerische Filme, die deshalb nie bis hierher ins Kino kommen. Sie glauben auch, dass ich im Film The Piano eine Nebenrolle spielte. Als Piano? Das spielt doch jetzt überhaupt keine Rolle. Sie müssen einfach so tun, als sei ich ständig in Gefahr. Das können Sie doch, oder? Ich lächelte und zeigte ihr meinen Bizeps. Sie legte ihre Hand darauf und drückte so fest zu, dass ich vor Schmerz aufschrie. Sie zeigte mir ein paar australische Goldmünzen. Ich prüfte die Echtheit mit meinen Zähnen und büßte es mit einer Plombe, die sich aus meinem Mund verabschiedete. Unterwegs zum Haus ihrer Eltern erzählte mir Frau Parkinson, was ich schon immer über sie wissen wollte. Ich kann sehr gut singen und auch tanzen. Und ich kann gut essen und trinken, auch ohne Plomben. Ich habe meinen Eltern gesagt, dass mein Bodyguard zuerst das Haus inspiziert. Tun Sie einfach so, als würden Sie nach einer Bombe suchen. Und wenn ich zufällig eine finde? Es kann überhaupt nichts passieren. Das ist wahrscheinlich der leichteste Auftrag, den Sie je hatten. Können Sie Weihnachtslieder singen? Nur, wenn man mir mit Gefängnis droht. Meine Eltern singen mit uns gerne Weihnachtslieder. Aber vielleicht können wir das dieses Jahr auslassen. Ich sage einfach, dass ich meine Stimme schonen muss für meinen nächsten Film. Das wäre ausgesprochen nett von Ihnen. Gibt es im Haus Ihrer Eltern etwas Anständiges zu trinken? Wir trinken an Weihnachten meistens Eierlikör. Pfui Deibel! Das kostet Sie eine zusätzliche Goldmünze. Wir sind gleich da. Ich werde da drüben in der Wirtschaft warten. Sie gehen vor und tun so, als sei das, was Sie machen, enorm wichtig. Ich rufe meine Eltern mit dem Handy an. Es sind von hier aus noch 2 Kilometer, die können Sie aber gut zu Fuß gehen. Ein Bodyguard, der zu Fuß unterwegs ist. Ich sage meinen Eltern, dass sie den Anfahrtsweg nach Bomben absuchen müssen. Wie dämlich sind Ihre Eltern eigentlich? Sie schauen täglich Fernsehen und lesen nur Boulevardzeitungen. Sie glauben alles, wenn man es ernsthaft genug erzählt. Sie lud mich aus und ich machte mich auf den Weg. Die 2 Kilometer führten nicht eben zu dem Haus, sondern in einer Steigung, vor der selbst dopinggestählte Radfahrerbeine kapituliert hätten. Zu allem Elend war es auch noch eiskalt und ein scharfer Wind drang durch meine Kleider. Als ich es endlich geschafft hatte, standen die Eltern meiner Klientin wie Christbäume in der guten Stube. Sie sind also der Beschützer von Zoe? Maloney ist mein Name. Alles andere läuft unter Schweigepflicht. Schweigepflicht? Ja, sind Sie auch noch Arzt oder Anwalt? In dieser Reihenfolge. Das ist bemerkenswert. Ich wollte ursprünglich auch studieren, aber dann kam das erste Kind. Barbara, leider hatte sie es schwer im Leben. Alle unsere Kinder taten und tun sich etwas schwer im Leben, bis auf Zoe. Sie ist unser Glückskind. Wie man es nimmt, Agnes. Zoe ist zwar berühmt, aber dafür benötigt sie einen Bewacher. Alles hat seine 2 Seiten. Und einige Bücher haben noch viel mehr. Bitte? Das war nur ein kleiner Scherz. Ach so, ja. Ja, möchten Sie vielleicht ein Glas Eierlikör trinken? Das geht doch nicht. Er muss nach Bomben und Attentätern suchen. So ist es. Ich werde mich ein wenig umsehen. Tun Sie das. Barbara, Julia und Katrin, unsere drei anderen Töchter, sind bereits im Haus. Barbara ist in der Küche und Julia und Katrin in ihren Zimmern. Den Keller sollten Sie meiden. Die Treppe ist morsch und einsturzgefährdet. Wann kommt Zoe? Sie wartet in ihrer gepanzerten Limousine auf meinen Bericht. Ist es nicht faszinierend, einen richtigen Filmstar in der Familie zu haben? Ja! Sie strahlte und ich flüchtete in die Küche. Leider roch es dort weder nach Gebratenem noch nach Hochprozentigem. Dafür begegnete ich einer aufgedonnerten Blondinen, die ein für ihr Alter und den Anlass ziemlich gewagtes Kleid trug. Endlich ein Mann! Seit 2 Tagen habe ich keinen Mann mehr gesehen und schon seit 1 Monat keinen mehr im Bett gehabt. Ist das nicht furchtbar? Ist Ihr Kleid nicht ein bisschen kurz geraten für die kalte Jahreszeit? Nicht, wenn man so heißblütig ist wie ich. Barbara ist mein Name. 5-mal verheiratet und 5-mal geschieden. Meloni ist mein Name. Weder das eine noch das andere. So ein Mann ist noch zu haben? Dann hat es sich ja doch gelohnt, hierher zu kommen. Sind Sie Hausangestellter? Ich bin Bodyguard. Ich soll Ihre Schwester Zoe beschützen. Beschützen? Vor was denn? Mir sind die Männer immer nachgelaufen. Ihr liefen höchstens Katzen nach. In Australien sieht das anders aus. Och, was für primitive Menschen das sein müssen. In einem Land, in dem Zoe zum Star wird, möchte ich nicht leben. Wir könnten in mein Zimmer gehen. Das Bett quietscht so herrlich. Es gelang mir, etwas Distanz zwischen sie und mich zu bringen. Sie reagierte beleidigt und ich verließ die Küche. Auf der Toilette machte ich es mir bequem, bis ich von einer Frau gestört wurde. Helfen Sie mir! Sofort, bitte! Oje, Sie waschen sich die Hände? Das ist gefährlich! Das ist tödlich! Nehmen Sie sich in Acht! Benötigen Sie einen Mann oder ein Beruhigungsmittel? Katrin, sie ist tot. Sie liegt in ihrem Zimmer. Sie atmet nicht mehr. Sie ist ganz weiß. Eine Leiche? Zur Weihnachtszeit? Da hat die Polizei aber gar keine Freude. Sind Sie sicher, dass die Frau tot ist? Vielleicht hat sie zu viel Eierlikör getrunken. Katrin trinkt nicht. Besser gesagt, Katrin trank nicht. Sie ist tot und ich habe sie gefunden. Sie begann zu zittern und die Farbe wich aus ihrem Gesicht, wie wenn jemand auf einer Fernbedienung auf Schwarz-Weiß umstellen würde. Ich half ihr, sich auf einen Stuhl zu setzen und ging in das fragliche Zimmer. Tatsächlich lag eine Frau am Boden und tatsächlich atmete sie nicht mehr. Die weihnachtliche Stimmung wurde durch den Leichenfund erheblich getrübt. Die Eltern meiner Klientin benötigten eine große Dosis Eierkognak, um sich ein wenig zu beruhigen. Meine Klientin war noch immer nicht aufgetaucht und ihre beiden noch lebenden Schwestern machten der Polizei die Arbeit auch nicht gerade leicht. Ein echter Polizist und dann noch so schlank und rank. Sind Sie verheiratet? Das tut nichts zur Sache. Ihre Schwester wurde vermutlich ermordet. Wer aber hatte ein Motiv? Niemand von uns hat Katrin sonderlich gemocht. Sie war eine verbisserte Jungfer, sie war religiös und glaubte an den Weltuntergang. Das ist kein ausreichendes Motiv, um jemanden zu töten. Wo bleibt der Hass, die Habgier, die Eifersucht? Oder die Russenmafia. Kalinka, Kalinka, Kalinka. Was ist mit dieser Frau, Maloney? Hat sie zu lange in ihrer Nähe gestanden? Sie hat die Leiche gefunden und ist deshalb ein wenig irritiert. Wann dürfen wir die Geschenke auspacken? Wir schenken uns seit 10 Jahren nichts mehr. Keine Geschenke? Aber Weihnachten ohne Geschenke ist wie Ostern ohne Eier. Apropos Eier. Die Tote wurde vermutlich mit einem Handkantenschlag getötet. Ein Schlag auf den Hals. Gezielt und mit voller Wucht. Ich habe einen Film gesehen mit diesen herumhüpfenden Asiaten. Da gab es auch solche Handkantenschläge. Die können tödlich sein, Maloney. Genauso wie die Logik der Polizei. Lassen Sie ihn. Er scheint mir ein ausgesprochen intelligenter, ja scharfer, ich meine scharf denkender Mann zu sein. Sharp-minded, wie der Amerikaner sagt. Einen Polizisten hatte ich noch nie. Möchten Sie mich außerhalb der Dienstzeit besuchen, sagen wir heute Nacht? Ein guter Polizist ist immer im Dienst. Zudem bin ich verheiratet und bewaffnet. Und laut Dienstreglement sind intime Kontakte zu Mordverdächtigen verboten. Sie verdächtigen mich, Katrin getötet zu haben? Das ist absurd! Katrin war ein Kühlschrank. Das war keine Konkurrenz für mich. Oh ja, lass uns den Kühlschrank öffnen. Ich habe Hunger. Hat Mutter den Braten schon in den Ofen getan? Es darf aber niemand die Hände waschen, sonst kommen die kleinen Tiere in unsere Körper. Wir schauten alle ein wenig verwundert auf Julia Paretti, die offenbar unter Schock stand. Nicht viel besser erging es den bedauernswerten Eltern, auch wenn der Eierlikör langsam Wirkung zeigte. Ausgerechnet an Weihnachten. Ja, Katrin war immer ein wenig kränklich. Aber dass es so schlecht um sie stand, konnte doch niemand ahnen. Mit 5 hatte sie Masern, Windpocken und Mumps. Und mit 25 hat sie sich den kleinen Finger der linken Hand ausgerenkt. Ihre Tochter Katrin wurde ermordet. Vermutlich mit einem Handkantenschlag. Können Sie Karate, Herr Paretti? Nein. Ich kann auch nicht Karaoke und all das moderne Zeug. Als sie 10 war, hatte sie einmal eine Woche lang Nasenbluten. Jeden Tag. Wann haben Sie Ihre Tochter Katrin zum letzten Mal lebend gesehen? Sie halten den Mund, Maloli. Ich führe hier die Ermittlungen. Man kann das nämlich subtiler formulieren, Maloli. Das ist Psychologie. Wann haben Sie die Verblichene letztmals in einem Zustand der Lebendigkeit vorgefunden? Mit 18 hatte sie eine leichte Fischvergiftung. Es war im August. Ich hatte vergessen, die Fische in den Kühlschrank zu legen. Nach 4 Tagen waren sie natürlich nicht mehr sehr bekömmlich. Katrin wird uns ewig in guter Erinnerung bleiben. Sie war kein einfacher Mensch, aber sie war unsere Tochter. Und sie hat als Kind gerne das Geschirr abgetrocknet. Im Wagen, der vorgefahren war, saß meine Klientin. Ich sah durch das Fenster, wie sie, etwas vor sich hin murmelnd, das Haus betrat. Ehe ich sie warnen konnte, stürmte sie in die gute Stube. Here I am, from down under to the top, the Australian movie star, Zoe Parkinson. Noch eine Verrückte. Was ist bloß mit Ihrem Erbgut, Herr Paretti? Was ist los? Weshalb schaut ihr so betreten? Katrin ist tot. Vielleicht eine Spätfolge des Nasenblutens. Katrin tot? Ich dachte, Heilige seien unsterblich. Jemand hat sie getötet, Zoe. Hier, im Haus. Ihre Schwester Julia hat sie gefunden, in einem der Zimmer. Und Sie? Was haben Sie gemacht? Sie sind doch Detektiv. Wieso haben Sie das nicht verhindert? Detektiv? Ich dachte, er ist Leibwächter. Ja, natürlich ist er das. Aber auch ein Leibwächter sollte einen Mord verhindern. Die sind Leibwächter, Maloney. Totenwächter würde besser zu Ihnen passen. Egal. Wir werden alle Spuren auswerten und die Aussagen der Anwesenden auf Ungereimtheiten überprüfen. Spätestens in 3 Jahren wissen wir, wer der Täter war. Schon in 3 Jahren möchten Sie den städtischen Ermittlungsrekord brechen. In circa 3 Jahren wird ein von einem unserer Beamten entwickeltes revolutionäres Computerprogramm serienreif. Dieses Programm ermittelt Täter, Motiv und auch gleich die empfohlene Strafe. Dadurch können Millionen eingespart werden, Maloney. Ein Tastendruck. Und ein Verbrecher wandert hinter Gitter. Möchten Sie vielleicht jetzt etwas Eierlikör? Meine Klientin drängte mich nach draußen. Ein gemütlicher Spaziergang auf dem Kiesweg wurde durch ihre Fragen ein wenig ungemütlicher. Doch ich war mir derartiges gewohnt. Sie waren im Haus, als Katrin ermordet wurde? Der genaue Todeszeitpunkt steht nicht fest, aber vermutlich starb sie vor ungefähr 3 bis 4 Stunden. Wenn das stimmt, dann muss es entweder mein Vater, meine Mutter, Julia oder Barbara gewesen sein. Oder alle zusammen. Katrin scheint in der Familie nicht sehr beliebt gewesen zu sein. Sie war unerträglich, weil sie sich für etwas Besseres hielt. Sie lebte in Armut, hielt sich aber im Geiste für reich. Dabei hatte sie nur Angst vor dem Leben und dem Sterben. Kein Sex, kein Alkohol, keine anderen Freuden. Sie lebte wie eine Nonne. Aber weshalb sollten meine Eltern oder meine Schwestern sie töten? Sie war eine Nervensäge, aber harmlos. Barbara ist ebenfalls eine Nervensäge und Julia sowieso. Und die beiden sind nicht harmlos. Wenn schon, hätte es eine der beiden treffen sollen und nicht Katrin. Ihre Schwestern scheinen mit dem Leben nicht so ganz klar zu kommen. Darin unterscheiden sie sich nicht groß von Ihnen. Ich habe sie nicht engagiert, um mich von Ihnen beleidigen zu lassen. Ich habe das Potenzial zu einem Star. Leider kann ich das als Gattin eines Schafzüchters nicht voll entwickeln. Sie züchten in Australien Schafe. Eigentlich lebe ich schon seit längerem in Neuseeland. Mein Mann züchtet erstklassige Schafe. Das Fleisch wird weltweit exportiert. Gibt es eigentlich etwas in Ihrer Biografie, das einer eingehenden Untersuchung standhalten könnte? Muss ich der Polizei die Wahrheit über mich erzählen, wenn Sie mich danach fragen? Mit Lügen machen Sie sich verdächtig. Aber meine Eltern sind so stolz auf mich. War das eine Ihrer Schwestern? Ja. Das war Julia und ein Mann. Die Schreie kommen aus dem Badezimmer. Sehen Sie? Das Fenster ist offen. Tun Sie etwas, Maloney. Der Mann bedroht Julia. Ich kletterte durch das schmale Fenster in das Badezimmer und staunte nicht schlecht über das, was ich da sah. Ein junger Mann stand mit offenem Mund neben der Dusche. In der einen Hand hielt er den Duschvorhang und in der anderen einen Fotoapparat. Unter der Dusche stand Julia Paretti, doch sie war nicht nackt. Sie trug einen Taucheranzug. Da es in dem Badezimmer zu eng war für die Familie Paretti, sorgte die Polizei dafür, dass die Eltern sowie Barbara Paretti und meine Klientin in ein Zimmer gesperrt wurden, wo sie sich an Eierlikör gütlich hielten. Im Badezimmer wurde derweil versucht, der Wahrheit ein paar Schritte näher zu kommen. Wer sind Sie und was machen Sie hier? Mein Name ist Lorenz Manta. Ich bin Fotograf und deshalb bin ich hier. Sie fotografieren Badezimmer. Vermutlich nur dann, wenn sie benutzt werden. Das ist ein Killer. Er hat Katrin getötet und jetzt will er auch mich töten. Nein, ich töte niemanden. Ich fotografiere lediglich. Mein Fotoband... Nackte Frauen unter der Dusche überrascht. Wird ein Riesenerfolg. Ich werde die Fotos auch auf dem Internet publizieren. Die Frauen, die ich fotografiere, werden berühmt. Weltberühmt. Weltweit. Auch in Asien, Afrika, Glarus, überall. Soweit ich dies beurteilen kann, ist diese Frau nicht nackt. Ja, das war ja auch die Enttäuschung. Aber vielleicht sollte ich einen zweiten Fotoband machen. Angezogene Frauen unter der Dusche überrascht. Oh, das wäre dann künstlerisch besonders wertvoll. Dafür kriege ich Preise, Stipendien, Werkjahre, ein Lob in der NZZ, im Spiegel, überall. Weshalb tragen Sie unter der Dusche einen Taucheranzug, Frau Paretti? Damit die Tiere nicht in meinen Körper eindringen können. Was für Tiere? Ich sehe hier keine Tiere. Die Tiere sind so klein, dass man sie nicht sieht. Sie benutzen das Wasser, um in unsere Körper zu gelangen. Und wenn sie einmal drin sind, wird man sie nie wieder los. Die meisten Menschen sind schon verseucht. Nein, aber dieses Wasser ist ausgesprochen sauber und kalkarmig. Ich habe erst vor 2 Jahren alle Leitungen repariert, ersetzt, erneuert, alle. Sie sind im Nebenberuf Sanitärinstallateur. Nein, dieses Haus gehört mir. Also nicht ganz. Im Moment gehört das Haus den Parettis, aber eigentlich gehört es mir. Ich habe es übergeben, sozusagen. Verpachtet, vermietet, wie auch immer. Manta ist mein Name, ich bin Fotograf. Das sagten Sie schon. Sie behaupten also, in Ihrer eigenen Dusche fotografiert zu haben. Ja. Glauben Sie ihm kein Wort. Ich bin sicher, dass er mich zwingen wollte, mich auszuziehen, damit die Tiere in meinen Körper reinkriechen können. Also ans Ausziehen habe ich schon gedacht. Rein ästhetisch wäre das wunderbar, nicht wahr? Aber nicht wegen den Tieren, wegen der Kamera, der Linse, dem Bildausschnitt. Ich habe einen Fernkurs absolviert. Fotografieren wie Newton in 3 Wochen. Ich habe sogar ein Diplom erhalten. Weshalb sind Sie in dem Haus, wenn Sie es angeblich vermietet haben? Im Keller. Ich wohne im Keller, vorübergehend. Ganz gemütlich habe ich es mir eingerichtet. Ich habe den Kabelanschluss in den Keller verlängert. Ich kriege alle Sender und Internet habe ich auch. Ich fasse zusammen. Diese Frau duscht im Taucheranzug, weil sie Angst vor kleinen Tieren hat. Dieser Mann... Manta, Lorenz Manta, ich bin Fotograf. Dieser Mann ist eine Nervensäge und wird deshalb verhaftet auf der Stelle. Das ist unfair. Ich habe nichts getan. Ich habe lediglich meine eigene Dusche. Ich konnte doch nicht ahnen, dass die Frau, sonst hätte ich doch... kriege ich eine Einzelzelle? Katrin Paretti wurde nicht unter der Dusche ermordet. Mord? Moment mal, das geht nicht. Damit habe ich nichts zu tun. Meine Waffe ist die Linse, die Kamera, das Breitbild, das Negativ, der Filter. Das habe ich alles gelernt, aber Mord habe ich nicht gelernt. Das würde ich mir nie zutrauen. Damit wäre der Fall erledigt und ich kann endlich nach Hause. Malone. Vielleicht sollten wir jetzt gemeinsam ein Weihnachtslied anstimmen. Dieser Mann ist verseucht. Die kleinen Tiere haben sein Gehirn aufgefressen. Wo nichts ist, gibt es auch für kleine Tiere nichts zu essen. Wann genau wurde eigentlich diese Katrin ermordet? Ich meine, jetzt, wo ich es mir so überlege, ich war nicht immer alleine im Keller. Vielleicht hatte ich eine, wie hieß das doch gleich? Ein Alibi? Ja. Wer war denn noch im Keller? Na, diese Blondine. Ist über mich hergefallen. Hat mich... Wie soll ich sagen? Konnte nicht mal einen Satz sagen, da hatte ich schon keine Hosen. Nicht, dass ich mich gewehrt hätte. Barbara. Genau, Barbara hat sie gesagt und dann hat sie nichts mehr gesagt. War auch nicht nötig. Aber nur mit Gummi habe ich gesagt, ne? Das ist vernünftig. Ich trage immer Gummi, wenn ich mit Wasser in Berührung komme. Wasser? Nein. Barbara, 2 Stunden haben wir. Das war unglaublich. Jetzt habe ich doch ein Alibi, oder? Der Polizist war über die neueste Entwicklung im Fall nicht sonderlich erfreut. Er schloss Lorenz Manta vorübergehend in die Toilette ein und ich sagte Julia Paretti, dass sie sich umziehen solle. Schließlich versammelte ich die ganze Familie Paretti und den Fotografen im großen Wohnzimmer. Der Polizist blätterte in seinem Dienstreglement und fand eine geeignete Stelle, die er hemmungslos vortrug. Der Beamte darf von seiner Schusswaffe Gebrauch machen, wenn A. Gefahr im Verzug ist, B. bei einer Situation, die nach eingehender Analyse als Notwehr zu erkennen ist, und C. wenn A und B nicht zutreffen, der Beamte jedoch zum Schluss kommt, dass ein Schuss angebracht ist. Will er uns erschießen? Das ist nicht nötig. Katrin starb eines natürlichen Todes. Sie hatte in der Schule manchmal Halsschmerzen. Vermutlich ist ihr Tod eine Spätfolge davon. Ihre Tochter wurde mit einem Handkantenschlag brutal ermordet. Es war alles nur mein Fehler. Sie geben zu, Ihre Tochter ermordet zu haben. Ich habe Sie dazu ermuntert, einen Karatekurs zu besuchen, weil Sie sich so vor den kleinen Tieren fürchtet. Ihre Tochter Julia kann Karate. Trauen Sie mir das nicht zu? Sie haben Ihre Schwester ermordet. Das kann nicht sein, Sie haben kein Motiv. Ohne geeignetes Motiv sollte man nicht fotografieren. Das habe ich im Grundkurs gelernt. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Wer ist dieser Mann? Ein ausgesprochen feuriger Liebhaber. Gibt es eigentlich Männer, mit denen du nicht ins Bett gehst? Ich war schon lange mit keinem Mann mehr im Bett. Bett. Ist doch langweilig. Katrin hat nur ab und zu ins Bett gemacht. Kann Bettnässen Spätfolgen haben? Was aber hat dieser Mann an unserem Weihnachtsfest verloren? Manta ist mein Name. Lorenz Manta. Ich bin Fotograf. Ihm gehört dieses Haus. Ihr habt das Haus verkauft? Es hat uns nie gehört. Wir sind mausarm und leben von der Fürsorge. Wir wollten nicht, dass ihr etwas davon mitbekommt. Wir haben uns geschämt. Und ich wollte euch um Geld anpumpen. Du bist 5-mal geschieden und immer noch arm. Da hast du aber etwas falsch gemacht, Schwesterherz. Du hältst den Mund, du geisteskranke Mörderin, du. Seid ihr von allen guten Geistern verlassen? Es ist Weihnachten. Wir sollten feiern, trotz allem. Armut ist doch keine Schande. Ich bin nämlich auch arm. Also nicht richtig. Aber ich bin nicht berühmt. Und dazu stehe ich jetzt. Herr Maloney, Sie sind entlassen. Moment mal. So schnell geht das nicht. Ich habe immerhin einen Mord aufgeklärt. Und ich hatte schon Bedenken, dass du vielleicht nicht von mir gezeugt worden bist, Zoe. Weil doch alle meine anderen Töchter versagt haben im Leben. Deine Mutter ist nämlich ab und zu fremdgegangen. Aus Einsamkeit und Langeweile. Aber ich bin immer wieder zu Vater zurückgekehrt. Also gut, wenn wir schon dabei sind, ehrlich zueinander zu sein. Ich war nicht 5-mal verheiratet. Ich war überhaupt nie verheiratet. Und ich bin eigentlich kein Fotograf. Und das hier ist kein Polizist, sondern eine schlecht getarnte Vogelscheuche. Es reicht, Maloney. Wir sollten diesen Fall jetzt ein für alle Mal zu den Akten legen. Diese Familie gehört interniert. Auf der Stelle. Nein. Nur Julia gehört interniert. Sie ist geisteskrank schon seit vielen Jahren. Er lügt. Er ist nicht mein Vater. Er ist verseucht. Er trägt die Tiere in sich. Ich habe sie für dieses Weihnachtsfest aus der Klinik geholt. Das war ein Fehler. Sie hat Katrin gehasst. Sie hat sie getötet. Katrin hatte als Kind nie Scharlach. Daran kann es nicht gelegen haben. Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Eigentlich bin ich einsam. Ich habe nichts gelernt und ich bin schüchtern. Barbara, möchtest du mich heiraten? Oh, das ist zu schön, um wahr zu sein. Ich muss jetzt etwas essen. Mir ist ganz flau im Magen. Einmal nur hat sich Katrin übergeben, als sie 20 war. Da hat sie einen Schluck Eierlikör getrunken. Vielleicht sollten wir alle jetzt einen Schluck Eierlikör zu uns nehmen. Er griff zur Flasche und ich ergriff die Flucht. Julia Paretti wanderte wieder in die Klinik und ich schaute mir im Fernsehen einen der unzähligen Weihnachtsfilme an. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten O Tannenbaum.